23 Uhr und 2 Minuten, hier ist der große private Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. Es gibt im Moment keine Meldungen. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord. Sicherheitsgurte anlegen, Rauchen einstellen und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir. Brille aufsetzen. Klar. Flügelklappen runter. Klar. Heckfedern. Achtung, wir starten. Sabrina, die ganz neue, einfach ein richtiger Ohrwurm. Hallo Nachtschwärmer, 23:05 Uhr und wir haben wieder einiges vor heute. Ich grüße dir. Charlie 2000. Sound total. Ja, das stimmt. Herzen, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Immer zu, ich und du. Hier beim großen Privaten. Yes. Und Gewinnspiel, und Geld zu gewinnen, und super dufte Musik. Hallo Houston, this is Shuttle 719er. We have contact with unidentified flying object, over. Confirm Houston, over. Houston. Thousands of light years away in unexplored space was a burnt out star inhabited by a bored and hungry purple beast. One cosmic morning when the galactic wind was still, he decided to visit the blue planet, Earth. Well, I saw the thing coming down out of the sky. It had a one long horn and a one big eye. I commenced to shake it in a scenery. Oh God, it looks like a purple people eater to me. It was a one-eyed, one-horned one flying purple people here. One-eyed, one-horned, flying purple people. It was the one-eyed, one-horned, flying purple people here. Sure looks strange to me. Well, he came down to earth and he lived in a tree. I said to Mr. Purple, so rough. I wouldn't eat you, cause you're so tough. It was a one-eyed, one-horned, flying purple people here. One-eyed, one-horned, flying purple people. It was a one-eyed, one-horned, flying purple people here. Sure looks strange to me. I said, Mr. Purple People Eater, what's your line? He said, I'm eating purple people and it sure is fine. But that's not the reason that I came to land. I wanna get a job in a rock and roll band. Bless my soul, rock and roll, flying purple people eater. Pigeon toed, undercoat, flying purple people eater. Friendly little people eater, what a sight to see. And he laid on the ground and he started to rock, really rocking around. It was a crazy ditty with a swinging tune. Sing a ba ba ba loo ba la ba lam bam boo. Is it a bird? No. Is it a plane? No. What is it then? It's a purple people eater, man. Just for rock and roll, flying purple people here. Pigeon toed, undercoat, flying purple people here. He wears short shorts, friendly little people here. What a sight. Ah, the flying people eaters, hi. So, jetzt kommt das Gigante, hey. Eigentlich ist es schon kein Geheimtipp mehr, läuft schon überall, aber geht tierisch ab. Just dance for me. Oh, Dance Just For Me, Herr Bitmax. Geht voll tierisch ab. Wie gesagt, wir haben ein Gewinnspiel oder zwei, wenn es irgendwie reicht. Und es sind jeweils 10 Mark zu gewinnen. Und am Montag gingen ja einige Gewinne raus. Ich hoffe, dass sie angekommen sind. Hallo liebe Hörer, heute haben Sie Glück. Wir spielen jetzt für Sie ein ganz besonderes Stück. Wir machen nur Begleitung, Trommeln, Klampfe, Bass. Sie müssen dazu singen, das wird ein Riesenspaß. Auch die Morgenmuffel machen heute mal mit. Am Ende dieses Liedes sind alle richtig fit. Atmen Sie tief durch und zwar nicht so knapp. Achtung, fertig, los, jetzt geht die Luzi ab. Erstmal schönen Dank für den Besuch letzte Woche. Vor allem am Samstag in Rheinmünster-Schwarzach bei der Tutti Frutti Show. Ha, war super. So, kommenden Freitag ist Charlie 2000 wieder im Festzelt. Nämlich in Lichtenau. Lichtenau liegt in der B36 und da lade ich alle an. Riesengroßes Zelt, tolle Stimmung, offenes Bier, Steaks und so weiter. I've got that tonight. Come and see us and play the great sensations on the road. On the road again. Hey, we'll try to keep thousands on the road. On the road again, eine Woche später, am Freitag, eine Woche später, Scherzheim und Samstag Appenweier. Ja, und diesen Samstag, den 29., da ist dran Urlaufen. Das habe ich ganz vergessen. Urlaufen, die Athletenhalle. Urlaufen direkt bei Appenweier. Wie Wie konnte ich das vergessen? Urlauben, das Dorf der Liebe. Das ist unverzeihlich. Party Chinese here. Enjoy the show, tell what we make, and listen the place on which we hear. We give you fun and whatever you need. Hallo on the road, und bei Charlie gibt's alles. Rock time, heavy. Wiki time, Schmusi, Foxerunde und so weiter. Und auch Spezialitäten. Zum Beispiel Melissa Etheridge. Um nur ein Beispiel zu nennen. Und das alles mit 18.000 Watt um die Ohren geblasen. Es gibt nichts Besseres. Kennen die Super Disco in Kehl, Sundheim. Da ist diese Woche nämlich extra was los. Aber erstmal morgen, donnerstags. Stereo trinken. Doppelt gemoppelt. Jedes Getränk doppelt. Da ist der Renner. Der absolute Renner der Saison. Freitagseintritt frei. Und am kommenden Samstag präsentiert Camel im Hurricane The World of Stars and Lights live mit ehemaligen Tänzern des Starlight Express Bochum mit dufter Choreografie mit ausgefallenem Outfit. Das war ein Blackout. Mal ehrlich, sind da 100.000 Knöpfe hier, dass wir wissen, wen man gleich zuerst drücken soll. your favorite DJ. So, jetzt geht's gleich los mit unserem Gewinnspiel. M-U-S-I-C, we can keep. Da kommt nämlich jetzt ein Mix. Neuester Bauart. Und da möchte ich jeweils die Interpreten wissen. Okay? Und zwar mindestens 5 Stück. So, da ist schon der erste. Freunde, wie viel gewinnt? Wie viel Interpreten haben wir schon? Also 3 mindestens müssen wir schon haben. Und das ist der vierte. So, wer das jetzt nicht richtig weiß, der ist kein richtiger Nachtschwärmer zurzeit. Ja. So, fünf Interpreten, bitteschön, möchte ich wissen. Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Would you please fasten your seatbelt and wait for the no smoking sign? Thank you, thank you, thank you. 07221 700 und dreimal die 7. Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel. Du bist dran, Gewinnspiel. Du bist dran, Gewinnspiel. Du bist dran, Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel. Hello, hello, hello. Agent of Liberty. Can I help you? Hello. Gewinnspiel, Gewinnspiel. Du bist dran, du bist dran. Meine Leitungen laufen schon wieder total heiß hier. Jetzt habe ich erstmal den Stefan aus Speichingen, der ist 24 Jahre alt. Ja, hallo. Stefan, gehst du noch in Disco so? Auch ab und zu, ja. Ja, dann müsstest du das wissen, weil die Titel sind alle mal gelaufen, Tag und Nacht. So, ich höre. Ja, also MC Hammer. MC Hammer? Marvin Day. Ja. Snap. Blackbox. Snap, Blackbox. Weiter. BBB, Technotronic und Blackie Boo. Ach du Gott, das war viel zu viel. Und Adamski. Ach ja. Jawohl. Aber das war auf jeden Fall mehr als fünf. 10 Mark gehen nach Speichingen. Okay. Bleib dran. 23.34 Uhr jetzt gleich. Hey, are you ready for Neuvorstellung. Da hört man so wieder raus, Spanien, Sonne, Meer. Ich darf gar nicht dran denken. Hier ist der große Private. Nachtschwärmer Spezial. Den Tee wie immer, Milord. Natürlich wie immer, James. Aber dann gnadenlos. Mit. 2000. So, hier läuft das nächste Gewinnspiel schon. Ich möchte wieder fünf Interpreten gern wissen. Der erste läuft schon und der ist so riesig schwierig, oder? Boys like you. A bed through and through. Your bird is mine. Don't say you're right. I'm telling you on how I feel. Gonna catch your mind. Don't shoot to kill. Jump on, jump on. Get on me. Alright. I'm giving you on count of three. Just show your stuff or let it be. I'm telling you just watch your mouth. Your game, what you're about. When they say the sky's the limit, after me this will be through. I'm a friend, you have seen nothing. There's a way to 23:40. Wir haben gerade das zweite Gewinnspiel laufen. Drei Interpreten müssten wir eigentlich schon wissen. Suspicion. She poured us to martini and tried to guess my mission. I pretended to know nothing, it's best to use discretion. But she turned those bloodhound eyes on me and demanded a confession. I told her I am a spy in the house of love. So, und jetzt kommt der letzte Interpret. Interpretin, besser gesagt. Die muss ja wohl jeder kennen. Hat sogar schon im Kino gespielt. Dick Tracy und so weiter. Oder Susan, verzweifelt gesucht. Alles klar. Nachtschwärmer Gewinnspiel, 23:45 Uhr. Gewinnspiel. Ihr wisst Bescheid. Und hier ist die heiße Telefonnummer. Für den heißen Gewinn. 07-221 für Bahnmann. Und dann die 700. Schönste, was wir so tun können, ist... Und dreimal die 7. Hier ist das super Gewinnspiel. Ruf an, Mann! That beat gonna take that groove, gonna dive your wife, gonna make your move. Take that beat, gonna take that groove, gonna dive your wife, gonna make your move. Take that beat, gonna take that groove, gonna dive your wife, gonna make your move. Take that beat, gonna take that groove, gonna dive your wife, gonna make your move. Take that beat, gonna take that groove, gonna dive your wife, gonna make your move. Take that beat, gonna take that groove, gonna dive your wife, gonna make your move. Brothers and sisters, I don't know what is coming to. Heute haben wir ein knallhartes Nachtschwärmerprogramm und knallharte Fragen. So, die Kandidaten kommen jetzt rein, langsam. Ins Mikro. Da habe ich also erstmal die Daniela Tiefenbach bei Bruchsal. 14 Jahre alt, Daniela. Ja. Hey, guck mal auf die Uhr. 23:47 Uhr. Ist es egal? Ja. Hast keine Schule oder sowas? Doch, aber erst zur zweiten Stunde. Ah, da kann man schlafen, oder wie? Ja. Okay, ich habe nichts gesagt. Jetzt, was meinst du, was da alles drin war? Also Michael Jackson mit Bad. Michael Jackson, jawohl. Rick Astley mit Never Gonna Give You Up. Genau. Dann Madonna, You Got the Motion. Ganz genau. Und bei dem einen weiß ich den Interpreten nicht, aber House of Love war. Das stimmt auch, jetzt fällt nur einer. Ein ganz Bekannter war noch dabei. So, damals war er so ein bisschen Schnulzer. Er hat jetzt ein neues Outfit. Der singt jetzt was Langsames zurzeit. Fällt das nicht ein? Was singt er? Nein, das darf ich nicht verraten. Fällt das nicht ein? Tut mir leid, müssen wir passen. Okay. Tschüss. Ciao. Nächster Kandidat ist der Christian aus Gernsbach, 27 Jahre. Ja, hallo. Hallo Christian, du hast gehört, was alles gekommen ist, das stimmt alles. Ja. Aber einer fehlt noch. Ja, also ich bin der Meinung, dass da noch Off dabei war. Off war dabei und dann noch einer. Das war, ich weiß nicht hundertprozentig, aber es könnte sein Black. Nein. Nein. Irgendeiner hat ein paar Songs gehabt. Vor ein paar Jahren waren es alles so Fox-Titel, so, aber wir haben ganz dick drin von Stock Aitken Waterman produziert. Fällt das nicht ein? Nicht? Nee, heute nicht. Der war also garantiert noch dabei. Passen wir? Okay, tschüss. So, es geht weiter. Ich gehe wieder in die Leitungen rein. Hier ist das Nachtschwärmer Gewinnspiel. Radio Action, Radio Action. We'll be right back. nächster Kandidat ist der Horst aus Plochingen, 18 Jahre. Ja, richtig. Was hat noch gefehlt, Horst? Was meinst du? Das war die Kumpel, also es liegt Bomb Up the Best. Das war auch drin, genau, aber das war nicht, was ich gemeint habe, aber lassen wir es. Das war nämlich Rick Astley. Der war noch dabei. Stimmt das? Ja. Alles klar. Ja, klar. Die gehen nach Plochingen, die 10 Mal. Bleib dran. Jo. Wie die Zeit wieder vergeht, zwischenzeitlich 23.51 Uhr gleich. Berg da oben heißt. Was für einer? Oh, dankeschön, dankeschön. Wenn der Berg ruft, wenn der Berg ruft, heut mir nix mehr auf, muss ich einfach nach zu dir. Wenn der habe ich den Salat. Die Daniela hat doch Rick Astley gesagt. Das hat keiner mehr gewusst. Daniela, ruf nochmal an, du kriegst auch 10 Mark. 23.54 Uhr. War noch kein Mandawitz gekommen. Haha! Heute schaffen wir es mal ohne, aber dafür bringe ich was anderes. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten. Hinreißend, grandios, superb, überwältigend. Fulminant, epochal! So, hier singt jetzt der Holger und dann ein Problem. Man nennt mich Holger, den Verfolger auf der Autobahn. Ich fahre immer geradeaus, weil ich nicht anhalten kann. Die Straße ist mein Weg und der Weg ist das Ziel. Ich weiß dann nicht wohin, aber ich weiß, was ich will. Ich hab den Spoiler hochgezogen und tiefer gelegt. So bin ich häufig nachts und draußen durch die Stadt gefegt. Auf meinen Wagen war Verlass und ich hab ihn getraut. Wer zum Teufel hat meinen Manta geklaut? Eben noch stand da mein roter Manta am Straßenrand da und jetzt ist er weg. Ich verliere den Verstand, denn wo er eben verschwand, da vorne am Straßenrand ist jetzt ein leerer Fleck. Naja, mein Manta an der Wand, da war noch gut in Schuss. Nicht ganz so zügig wie ein Porsche, aber schneller als ein Bus. Und dafür hat er Seele, denn Gefühl muss sein. Ein Auto mit Seele, das lässt sich nicht allein. Er war wie mein Bruder, war mein bester Freund. Wenn der Tank leer war, da haben wir beide geweint. Er war wie mein Zuhause, war mein bestes Stück. Wer bringt mir den Manta zurück? Eben noch stand da mein roter Manta am Straßenrand da und jetzt ist er weg. Ich verliere den Verstand, denn wo er eben verschwand, da vorne am Straßenrand ist jetzt ein öliger Fleck. Er war wie mein Bruder, war mein bester Freund. Wenn der Tank leer war, da haben wir beide geweint. Er war meine neue Heimat, meine zweite Haut. Wer hat mir einen Mantawitz geklaut? Alright, don't ever fucking do it. What the fuck was that? Das war's jetzt gleich wieder beim großen Privaten. Für heute Mittwoch, den 26. Juni. Die Nachtschwärmer Spezialsendung findet wieder statt nächsten Dienstag und Mittwoch. Macht's gut. Tschüss. Ihr seid echt toll, Nachtschwärmer, echt. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Genau. Sayonara. Es ist 0 Uhr, Radio APR und Radio Victoria zur Verkehrslage. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt.